Vielen Dank. Vielen Dank. Der Applaus ist gerechtfertigt. Etwas aus dem Werbefernsehen. Mutti? Ja, mein Kind? Ich mag mein Brechmittel nicht essen. Was sagst du? Ich mag mein Brechmittel nicht essen. Du magst dein Brechmittel nicht essen? Ich hau dir... Halt! Warum macht Gabi ihr Brechmittel nicht essen? Kinderpsychologe Dr. Prügelpeitsch meint dazu, Kinder haben es nicht gern, wenn sie jeden Tag das gleiche Brechmittel vorgesetzt bekommen. Sie verlangen nach Abwechslung. Und die gibt es jetzt. Denn jetzt gibt es zum Kotzen. Das neue Brechmittel aus dem Hause Reiermann und Söhne. Geht's um Speien oder Brechen? Erstmal mit dem Fachmann sprechen. Erhältlich in allen Delikatessengeschäften. Aber verlangen Sie nicht irgendein Brechmittel, verlangen Sie zum Kotzen. Einfach zum Kotzen. Komm nach Haus ins Reierland.